Gestaltung. Unverkürzte Wege. Das Prinzip eines unverkürzten Weges wird von Schneider auf seine Prozesse und Handlungsabfolgen angewandt, um das eigentliche Ziel in diesem Leben einmal gänzlich erreichen zu können. Er verzichtet bereitwillig darauf, Ihnen dieses Verfahren genauer, als es notwendig ist, zu erklären. Dennoch möchte er dieses Ihnen hiermit empfehlen.